Erster, warum bestraft Gott die bösen Menschen nicht sofort? Warum sehen seine treuen Diener Gottes Gerichtstage nicht? Zweiter, böse Menschen verschieben Landgrenzen. Sie stehlen Herden und treiben sie auf die Weide. Dritter, sie nehmen den Esel von Waisenkindern weg. Sie nehmen der Witwe ihr Rind als Pfand. Vierter, man vertreibt die armen Menschen. Die sehr armen Leute im Land müssen sich verstecken. Fünfter, die Armen gehen wie wilde Esel in die Wüste. Sie suchen dort Essen für ihre Kinder. Sechster, sie schneiden Futter auf dem Feld. Sie sammeln auch Reste im Weinberg der bösen Menschen. Siebter, sie liegen nachts nackt da. Sie haben keine Kleidung und keine Decke in der Kälte. Achter, der Regen aus den Bergen macht sie nass. Sie haben kein Dach und suchen Schutz am Felsen. Neunter, man nimmt Waisenbabys von ihren Müttern weg. Man nimmt den armen Leuten etwas als Pfand. Zehnter, sie gehen nackt und haben keine Kleidung. Sie sind hungrig und tragen Getreidebünde. Elfter, sie pressen Öl in den Mauern der Bösen. Sie treten Trauben für Wein. Aber sie haben Durst. Zwölfter, sterbende Menschen stöhnen in den Städten. Die Seelen der Getöteten rufen nach Rache. Aber Gott kümmert sich nicht um dieses Unrecht. Dreizehnter, diese Menschen hassen das Licht. Sie kennen Gottes Wege nicht. Sie folgen Gottes Pfaden nicht. Vierzehnter, der Mörder steht früh am Morgen auf. Er tötet arme und hilflose Menschen. In der Nacht schleicht der Dieb. Fünfzehnter, der Ehebrecher wartet auf die Dämmerung. Er denkt, niemand wird mich sehen, er bedeckt sein Gesicht. Sechzehnter, im Dunkeln brechen sie in Häuser ein. Am Tag bleiben sie drinnen. Sie mögen das Licht nicht. Siebzehnte, tiefe Dunkelheit ist wie der Morgen für sie. Sie kennen die Schrecken der Dunkelheit gut. Achtzehnter, der Böse verschwindet schnell wie Wasser. Sein Land wird verflucht. Er geht nicht mehr zu den Weinbergen. Neunzehnter, Dürre und Hitze nehmen das Schmelzwasser weg. Die Hölle nimmt die Menschen weg, die gesündigt haben. Zwanzigster, seine Mutter vergisst ihn. Würmer fressen ihn. Niemand erinnert sich an ihn. Sein Unrecht wird wie ein Baum zerbrochen. Einundzwanzigster, er nutzte die Frau aus, die keine Kinder bekam. Er tat der Witwe nichts Gutes. Zweiundzwanzigster, Gott erhält die bösen Herrscher mit seiner Kraft. Ein solcher Mensch steht wieder auf. Er hatte schon keine Hoffnung mehr im Leben. 23. Gott gibt ihm Sicherheit. Er fühlt sich sicher. Gottes Augen passen auf ihre Wege auf. 24. Sie sind mächtig, aber nur für kurze Zeit. Dann sind sie weg. Sie werden zu Boden geworfen. Sie werden wie Getreideköpfe abgeschnitten. 25. Wenn das nicht stimmt, wer kann dann sagen, dass ich lüge? Wer kann meine Worte widerlegen?